oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus Chris hier und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Eigentlich nutze ich auf dem Smartphone, das war unter iOS so, das ist unter Android so, die On-Air-TV-Fernsehprogramm-App. Und momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme hat die App ein Problem, es kommt immer eine Fehlermeldung und ich hatte auch den Support schon angeschrieben, die sind wohl dran. Fakt ist auf jeden Fall, ich möchte nicht ohne Fernsehprogramm App auf dem Smartphone rumlaufen und habe mich deswegen nach Alternativen mal umgesehen und da gibt es ja alle möglichen, wenn man Fernsehprogramme in den Play Store eingibt, genauso in dem App Store unter iOS gibt es ja zahlreiche Alternativen. Hängen geblieben bin ich jetzt momentan bei der Hör-zu-TV-Programm als TV-App und um die soll es jetzt gehen. Erforderliche Android-Versionsnummer 4.0 oder höher, aktuelle Versionsnummer 1.0.13. Die App an sich ist gratis mit Werbung. Und es gibt einen In-App-Kauf, nämlich für 99 Cent im Monat kann man dann werbefrei und mit allem drum und dran das Ding abonnieren. Das ist absolut ein durchaus fairer Preis, wenn man das möchte. Ich persönlich werde wahrscheinlich einfach warten, bis bis On-Air wieder läuft und dann darauf wechseln. Die Hörzu-App bietet verschiedene Sachen, nämlich einmal sofort sehen, was jetzt im TV läuft, mit einem Balken und ihr könnt auch noch sehen, wie lange etwas läuft. Die wichtigsten Uhrzeiten sind die im direkten Zugriff. Das wäre dann jetzt, das wäre 20.15 Uhr, ich glaube 22 Uhr auch noch. Ihr könnt aber auch einfach auf dem Programm hin und her wischen, um zu einer anderen Uhrzeit zu springen. Das finde ich auch gar nicht so unpraktisch. Programmübersicht mit über 120 TV-Sendern inklusive aller dritten Programme und Sky, 14 Programmtage, die vergangenen 3 Programmtage zum Nachschlagen, einfacher Genrefinder für Filme, Serien, Doku, Sports, Kindersendungen, redaktionelle Tipps und Spielfilmbewertungen, Lieblingssendungen, merken, persönliche Sendelisten anlegen, optimiert für Smartphones und Tablets. Wählen Sie mit einem Klick TV-Programm jetzt oder TV-Programm 2015 und erkunden Sie das Fernsehprogramm heute. Und ebenfalls kann man noch drauf gehen, jetzt live gucken auf Zattoo, glaube ich, war das, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt auch noch Tipps der Hörzu-Redaktion, redaktionelle Bewertungen der Spielfilme, Fernsehprogramme aus ihrer Region und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier ein In-App-Kauf beziehungsweise ein Abo mit 99 Cent im Monat, um Hörzu werbefrei zu genießen. Absolut fair, meiner Meinung nach. An sich, die App hat sehr große Schriften und Hörzu verbinde ich persönlich immer eher mit der älteren Generation, sag ich mal. Aber die App macht genau das, was sie soll und auch kostenfrei wunderbar zu bedienen. Sucht ihr eine Alternative, schaut euch doch mal einfach Hörzu TV-Programm als TV-App an. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.